An das Hohe Kommissariat für Sprachen, Verständigung und innereuropäische Kommunikation bei der Europäischen Union. Zu Händen Exekutivdirektorin Frau Dr. Henriette Oberhagen, Brüssel. Sehr geehrte Frau Direktorin, wie ich Ihrer Broschüre »Für ein vereintes Europa in kultureller Vielfalt« entnehme, appellieren Sie an die Mitwirkung eines jeden Bürgers, um die wieder aufflammenden Konflikte zwischen unseren Nationen im Geist der Zusammenarbeit und Verständigung zu überwinden. Ich habe eine lange vergessene Idee wiederentdeckt, die es erlaubt, alle heutigen Schwierigkeiten mit einem Schlag zu beseitigen. Bitte gewähren Sie mir nur eine Stunde Ihrer kostbaren Zeit, um Ihnen zu zeigen, wie wir gemeinsam dem europäischen Projekt neuen Geist einhauchen. Mit freundlichen Grüßen, Klaus-Dieter Neuhaus. Sehr geehrter Herr Neuhaus, wir freuen uns über jeden Bürger, der am gemeinsamen Haus Europa mitbauen möchte. Wir sind überzeugt, dass sich an Ihrem Heimatort umfängliche Möglichkeiten für Ihr bürgerschaftliches Engagement bieten. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen aufgrund zahlreicher ähnlicher Anfragen kein persönliches Gespräch anbieten können. Mit den besten Wünschen für Ihren weiteren persönlichen Lebensweg im Auftrag Unterschrift unleserlich. Frau Dr. Henriette Oberhagen, persönlich. Mit Erstaunen nehme ich Ihre Ablehnung meiner höflichen Anfrage zur Kenntnis. Wahrscheinlich ist Ihnen mein Schreiben gar nicht vorgelegt, sondern mit beigefügtem Formbrief aus Ihrer Poststelle zurückgesandt worden. Ich bitte Sie nur um eine halbe Stunde, um Ihnen meine Entdeckung vorzustellen. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Herr Neuhaus, täglich schreiben mir Tausende, die glauben, die Lösung für alles in der Tasche zu haben. Ich habe so viel drängende Probleme zu managen, dass mir für Unterredungen mit Privatgelehrten leider keine Minute Zeit bleibt. Für wichtige Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an den Europaabgeordneten Ihres Wahlkreises. Pfarrer Weltsprech und Dr. Hoffnung von Frank Naumann. Danke, dass Sie mich empfangen. Ihre Frechheit übersteigt alle Grenzen. Grenzen überwinden. Darum geht es mir. Aha. Wahrscheinlich sollte ich Ihnen noch dankbar sein. Sie haben meine Sekretärin als den Schwachpunkt unseres Sicherheitskonzepts ausgemacht. Welchen Agenten-Thriller haben Sie kopiert? Mein Anruf landete bei Ihrer Referentin. Sie nannte ihren Namen. Sorbo Kleinmüller. Sorbo ist ein häufiger Name in Budapest und Umgebung und bedeutet Schneider. Also bin ich am Telefon gleich ins Ungarische gewechselt. Mit Erfolg. Sie hat strikte Anweisung, keine Privatbesucher vorzulassen. Daran hat sie sich gehalten, wirklich. Aber ich war mir sicher, diese Namenskombination gibt es in Europa kein zweites Mal. Bei Facebook hatte ich Pech, aber bei LinkedIn habe ich sie dann gefunden. Also, ich muss ein ernstes Wort mit dir reden. Ich habe ihr eine Message auf Ungarisch gesendet und sie erinnerte sich sofort an mich. Aha, Sie sprechen also Ungarisch. Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Tschechisch, Ungarisch und Volapük. Ach so, suchen Sie eine Stelle als Dolmetscher. Ja, es ist ein Kreuz mit diesen Übersetzungen. Jede Vorlage in drei Sprachen, jeder Vertrag aufbereitet für alle 28 Mitgliedstaaten. Naja, ohne die Briten nur noch 27. Ja. Wenn Sie daran mitverdienen wollen, nein. Dafür ist die Personalabteilung zuständig. Nein, ich suche keine Stelle, aber... Was zum Teufel ist dieses, wie war das, Volapük? Wegen Volapük bin ich hier. Wie schreibt man das? Mit V oder mit W? V, wie Victory. Wir führen eine Liste mit allen Sprachen, die auf unserem Kontinent jemals von irgendwem gesprochen wurde. Moment. Da. Wenn da Vietnamesisch, ja, Walisisch, Weißrussisch, Westfriesisch, ihr Dings da ist nicht dabei. Volapük ist mehr als eine Sprache. Es stand am Anfang der Vereinigten Europäischen Demokratie und wird sie auch vollenden. Na, dann hätte ich davon gehört. Folgen Sie mir zurück in das Jahr 1875 auf die badische Festung Rastatt. Niemals. Schleier. Sie sitzen hier wegen aufrührerischer Predigt. Ja, gegen die Preußen, Herr Vikar. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Hochehrwürden, ein Widerruf, das kann ich nicht. Wie lange haben Sie noch? 14 Monate. Die Zeit der Märtyrer ist vorbei. Das sind Lutheraner, die jetzt über uns bestimmen. Lesen Sie täglich in der Schrift. Ja. Beten Sie. Morgens, mittags, abends, nachts. Nachts sollten Sie schlafen. Ich kann nicht. Was haben Sie da auf Ihrem Schemel? Das ist nicht die Schrift? In den Stunden dazwischen studiere ich. Das ist auch keiner unserer Kirchenväter. Das ist nicht mal ein römischer Klassiker. Vrea se familiarese secu aspect hul arosului. Verballhorntes Latein. Was soll das heißen? Wenn Sie sich mit dem Aussehen der Stadt vertraut machen wollen. Lesen Sie Seneca. Von der Seelenruhe. Diese Woche lerne ich Rumänisch. Sie wollen nach Ihrer Haft auf Missionsreise gehen, hinter die Siebenbürgen, in die Walachei. Das ist löblich. Ein Häftling vor mir hat das hier gelassen. Es gibt faktisch keine Bibliothek. Ich habe vorige Woche Portugiesisch und vor 2 Wochen Slowakisch gelernt. Doch. Sie sind erst 4 Wochen hier. Wenn Ihnen das so leicht fällt mit den Sprachen, mein Gott, wie ich Sie beneide. Und Sie vergeuden Ihr Talent mit politischen Predigten. Schleier! Die Ketzer kommen und gehen, die Kirche bleibt. Wir brauchen keine Agitatoren, sondern Diplomaten. Sie, einen, der sich mit aller Welt verständigen könnte. Lesen Sie die Apostelgeschichte, Kapitel 2. Als die Apostel voll wurden des Heiligen Geistes, predigten sie in einer neuen Sprache, in der ein jeglicher sie verstand. Parther, Meder, Elamiter, Phryger, Ägypter und Juden. Eifern Sie unseren Vorvätern nach. Unterschreiben Sie, das ist ein Befehl. Ihre Haft wird halbiert. Dafür sorge ich. Danach werde ich weiter meine Hand über Sie halten. Sie gehen nach Böhmen. Mann, Schleier, was interessieren uns die Preußen? Wir sind die Weltkirche. Unter der Bedingung, ego te absolvo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ein Pfarrer. Gehen Sie damit zur Kommission für humanitäre Hilfe und Krisenschutz. Ein Prediger gegen den Kaiser. Ein katholischer Demokrat. Da reichen Sie eine Denkschrift bei unseren Historikern ein. Er war nicht nur Pfarrer. Er lernte Französisch. Le retour de l'enfant prodigue. Englisch. Obedience and humility open the gate to heaven to all true servants of our Lord. Während seiner Reise durch Böhmen in seine neue Pfarrei Litzelstetten bei Konstanz lernte er Tschechisch. Er predigte vom Nutzen der Sprachen, um als Mensch den fremden Mitmenschen zu verstehen. Und er lernte Italienisch. Da ihm politische Predigten verboten waren, machte er sich einen Namen als Herausgeber einer Zeitschrift für katholische Poesie. Nebenbei lernte er Ungarisch. Außerdem lernte er Spanisch, Russisch, Niederländisch, Dänisch, Rätoromanisch, Serbisch, Serbokroatisch, Alt- und Neugriechisch, Türkisch, Persisch, Arabisch, Hebräisch, Japanisch, Chinesisch, Sanskrit, Prakrit und das alles innerhalb von 3 Jahren. Mein Gott, Herr Neuhaus, Sprachgenies waren eine Mode des 19. Jahrhunderts. Denken Sie nur an Schliemann, den Troja-Entdecker. Die Welt wartete auf den Mann, der die Universalsprache entdeckt und allen Menschen zugänglich macht. Damit stehlen Sie mir meine Zeit. Eine Kunstsprache. Daran war schon Hildegard von Bingen gescheitert. Wissen Sie das nicht? Doch. Sie träumte von einer Lingua Ignota. Ja. Oder denken Sie an das schreckliche Experiment des Stauferkaisers Friedrich. Das war nie mehr als ein Gerücht, das ein Mönch aus Parma in die Welt gesetzt hatte, weil er die weltlichen Wissenschaften hasste. Damals galt es als verbürgte Wahrheit. Der Kaiser habe 2 Kinder von einer stummen Amme aufziehen lassen, in der Hoffnung, sie würden spontan anfangen, in Adams Ursprache zu reden. Ja, ja, und sie sollen an der sozialen Isolation gestorben sein. Es ist nichts als böswillige Verleumdung. Aber ich sehe, Sie verstehen, worum es mir geht. Ja, selbst Leibniz, das Universalgenie, hatte sich daran versucht und war gescheitert. Schleier sollte es gelingen. Den entscheidenden Anstoß gab ihm eine Begegnung nach seiner Palmsonntagspredigt. Herr Neuhaus. Herr Pfarrer, Bitte auf ein Wort. Ja, mein lieber Gerstmann. Was gibt's? Es ist schon wieder ein Brief an meinen Wilhelm zurückgekommen. Unzustellbar. Nach Amerika? Ich bin auf das Geld meines Sohnes angewiesen. Hm. Sie wissen die Missernte letzten Herbst. Dort gibt es Überfälle auf Postzüge. Indianer. Andererseits, wenn der Brief zurückgekommen ist. Zeigen Sie mal her. Ja, ich kann zwar kein Amerikanisch. Auch Englisch, mein Sohn, Englisch. Doch überzeugen Sie sich selbst. Ich habe so sauber geschrieben, wie ich es in der Schule gelernt habe. Ich habe jeden Buchstaben überprüft. Ich habe keinen ausgelassen. Na, zeigen Sie mal her. Ach Gott, Sie haben die Adresse in Kurrentschrift geschrieben. William Gerstmann, 17. Straße, New York. Auf Amerikanisch heißt er William. Die Schrift, mein Sohn. In Amerika versteht man nur lateinische Buchstaben zu lesen. Ich kann kein Latein. Latein, Kyrillisch, Fraktur, Griechisch, Arabisch, dazu die vielen asiatischen Schriften. Das ist ein Wahnsinn. Muss mein Wilhelm jetzt Latein lernen in Amerika? Ich werde diesen Irrsinn abschaffen. Latein in meinem Alter. Geben Sie her. Ich schreibe Ihnen die Adresse neu. Gerstmann, das ist es. Eine Weltsprache. Knapp, präzise, logisch eindeutig. In klaren Gedanken sprechen. Hier. Danke, Herr Pfarrer. Wenn ich das nächste Mal... Gehen Sie. Der Herr inspiriert mich. Oh mein Gott, ich sehe Sie direkt vor mir. Ich muss Sie aufschreiben. Sofort. Wohl. Die Welt. Wohls. Die Welten. Wohla. Der Welt. Wohles. Den Welten. Ball. Eins. Deck. Zehn. Deckball. Elf. Löff. Lieben. Löffop. Ich liebe. Parlöffop. Ich werde geliebt. Löffop Woli. Ich liebe die Welt. Parlöffop. Fahr wohl. Ich werde von der Welt geliebt. Ich bin es, Johann Martin Schleyer, der dem babylonischen Sprachenwirrwarr ein Ende bereitet. Zurück in Adams Paradies. Die Heilige Schrift sagt mir, was als nächstes zu tun ist. Ich muss die frohe Botschaft in die Welt hinaustragen. Auf! Nach Freiburg! Kinder, ich danke euch. Labt euch an den Gaben, die unser Herr in unserem gesegneten Landstrich so überreich gedeihen lässt. Johannes Christian Roos, Erzbischof von Freiburg, einer der fünf höchsten kirchlichen Würdenträger des noch jungen Deutschen Reiches, gab einen Empfang zum Jahrestag seiner Amtseinführung. Ich bin nur ein Stellvertreter des Stellvertreters unseres Herrn. Welche Kuriosität werden Sie uns heute präsentieren? Der Fürst von Löwenstein-Wertheim, sein Ehrengast, Spross eines weitverzweigten badischen Adelsgeschlechts, der unter der Modekrankheit seiner Klasse litt, der Langeweile. Diesmal habe ich ein geistiges Schmankerl für Sie, Fürst. Ja. Einen neuen Mezzofanti. Ich verabscheue die Italiener. Oh. Das ist, aber nicht doch. Also, Mezzofanti, Synonym für Vielsprachengenie, benannt nach Giuseppe Mezzofanti, italienischer Kardinal, gestorben 1849 in Neapel, der 57 Sprachen verstanden und 38 aktiv gesprochen haben soll. Einen meiner deutschesten Dorfpfarrer. Er spricht 50 Sprachen. Wozu soll das gut sein? Stellen Sie sich vor, wohin Sie auch reisen. Sie könnten sich mit jedermann verständigen. Die Sprache meiner Dukaten versteht alle Welt. Ja, nicht jeder befindet sich in ihrer glücklichen Lage. Sie bezahlen Ihren Pfarrer wohl nicht allzu gut. Denken Sie nur mal an Ihre Zeit als Lateinschüler. Ja, heute Abend wollte ich mich amüsieren. Ja, das ist ja noch nicht alles. Er hat eine eigene Sprache erfunden. Ah. Ja. Davon habe ich gehört. Er ist hier, Ihr Wunderknabe? Tja, Pfeifer, stellen Sie dem Fürsten Ihren Mezzofanti vor. Zu Ihren Diensten, Exzellenz. Beim Vikar kennt ihn schon wesentlich länger als ich. Raten Sie, wo er ihn das erste Mal getroffen hat? Im Gefängnis. Woher wissen Sie das? Ich kenne Ihre Art von Überraschungen. Tatsächlich? Das ist ja auf der Festung Rastatt. Er hat gegen die Preußen gepredigt. Ein Fanatiker in Ihren Reihen? Sympathisch. Wer von uns ohne Sünde ist? Ja. Pfarrer Volapü. Johann Martin Schleier, zu Ihren Diensten. Sie werden es nicht glauben, Pfarrer Schleier. Fürst Löwenstein hat schon von Ihnen gehört. Sicher, sicher. Ihr Wolli, Walli, Volapük. Konnten Sie keinen einfacheren Namen erfinden? Weltsprech auf Volapük. Aus dem englischen Wortschatz abgeleitet. World und Speak. Wenn Sie Weltsprache meinen, warum nennen Sie die dann nicht so? Ich brauchte ein Wort, Exzellenz, das alle Völker verstehen. Türken, Spanier, selbst die Chinesen. Ja, selbst die Chinesen. Ihre Weltsprache hat 4 Fälle, habe ich gehört. Ist das nicht sehr deutsch? Die Chinesen und Engländer kommen ohne aus. 4 sind das Minimum, das Logik und Vernunft vorschreiben. Subjekt, Attribut, Mittel und Gegenstand. Einer weniger als unser klassisches Latein. Die Polen haben 7. Ja, 7! Ich hörte, die Asiaten hätten Probleme mit ihren vielen Äs und Üs. Kolonialvölker übernehmen die Idiome ihrer Herren. Das hat die Erfahrung hinlänglich bewiesen. Apropos Polen, darüber wollte ich längst mit Ihnen reden, mein lieber Schleier. Mir ist eine Broschüre in die Hände gefallen, internationale Sprache, von einem Doktor Esperanto auf Polnisch. Was ich leider nicht lesen kann. Sagt Ihnen das was? Ein völlig unbedeutender Plagiator. Ah. Ein Leugner Christi. Genau, Esperanto. Einer der letzten, der unserer Kommission Esperanto als europäische Sprache vorschlug, war Umberto Eco. Gott hab ihn selig. Und? Man verständigt sich weiterhin auf Englisch. Das ist ja der Skandal. Nach dem Brexit spricht man es in der EU nur noch in Irland, Malta und Zypern als Sprache der früheren Kolonialherren. 3 Inseln, deren wahre Muttersprachen Gälisch, Maltesisch und Griechisch sind. Maltesisch ist ein arabischer Dialekt. Europa ist keine Insel, international gesehen. Sind wir amerikanische Kolonie? Die haben ihren Präsidenten gewählt, weil er sagt America first. Warum sagen Sie nicht im Gegenzug Europa voran? Europa braucht eine eigene Sprache, die keine Nation bevorzugt oder benachteiligt, die frei ist von kulturellen Vorbelastungen, wo Griechen und Deutsche einander endlich auf Augenhöhe begegnen. Erzählen Sie mir doch lieber, warum Ihr Pfarrer gescheitert ist. Das ist er gar nicht. Der heilige Dominikus gründete seinen Orden zur Bekehrung der Albigenser. Der heilige Ignatius, seine Societas Jesu, gegen Luther, Calvin und Zwingli. Und ich, mein Volapük, gegen... Oh, mein Herr und Vater, lass mich dein Sprachrohr sein. Eine Sprache. Meine Sprache. Als deine Sprache. Für alle. Ich organisiere Volapük als Weltorden, als einen Verbund lokaler Gemeinschaften von Brüdern im Geiste, der sich mit deiner Hilfe, o Herr, um den Erdkreis ausbreiten wird. Volapük. Hörübung 1. Binob. Ich bin. Ebinol. Du bist. Ebinom. Er ist gewesen. Ibinom. Sie ist gewesen. Ubinos. Es wird sein. Ubinom. Es wird gewesen sein. Ebinum li. War er gewesen? Aber die Frage muss ja gestattet sein, was ist mit Schwestern? Johannes Hellwig, Gemeindevorsteher von Litzelstetten und eifrigster Gefolgsmann Schleiers, seit der Pfarrer seinem Dörfchen Berühmtheit über die Landesgrenzen hinaus verschafft. Wir zählen heute 127 Volapük-Gesellschaften mit 885 Lehrern in 15 Ländern Europas. In Russland, von Sibirien bis Warschau, in Nord- und Südamerika, in Indien, China und Cochinchina. Wenn ich etwas fragen dürfte... Mit Frauen wären wir doppelt so viel. Die Adel sind in der Tat mehr an Sprachen interessiert als die Knaben. Alfred Vierau, Lehrer für Französisch und Latein am Konstanzer Mädchengymnasium, Redakteur und Autor der Vereinszeitschrift Volapüker Blöd. Wir sind Lehrer und Prediger. Dieses Amt gebührt Männern. Danke, Herr Vikar. Es bleibt unseren Mitgliedern überlassen, ob sie ihre Ehefrauen und Kinder unterrichten. Naja, oft unterrichten umgekehrt die Frauen ihre Männer. Also, ich möchte fragen... Mein Gott, Gerstmann, was suchen Sie hier überhaupt bei uns? Ich möchte auch Ihre Sprache lernen mit den lateinischen Buchstaben. Lerneifer beim einfachen Volk, das ist sehr löblich. Sollten Sie nicht auf Ihrem Acker sein? Ich male Ihnen die Buchstaben auf, dann können Sie abends üben, sie abzumalen, aber Volapük, das ist nichts für Sie. Wenn ich damit amerikanisch schreiben lerne? Wer hat Ihnen denn diese Bären aufgebunden? Eine Weltsprache, die man in der ganzen Welt versteht? Nicht wahr, Herr Pfarrer? Bauer, bleib bei deinem Pflug. Gerstmann, Sie sind eine harte Prüfung für meine Geduld. Mein Freund, das klappt nur, wenn Ihr Amerikaner ebenfalls Volapük erlernt. Sonst wird er Sie auch in der Weltsprache nicht verstehen. Nicht? Aber... Warum heißt sie dann Weltsprache? Wie unser Vikar eben sagte, kümmern Sie sich um Ihren Acker, Gerstmann. Ich habe mich um die Welt zu kümmern. So, und was die Frauen betrifft, Kollege Vierau, Sie wissen, was in der Schrift über die Aufgaben des Weibes steht? Augenmaß, mein lieber Schleier. Auch die Frauen haben ihre Aufgabe im Gebäude der Schöpfung. Sie sind die treibende Kraft, wenn es darum geht... ihre Gatten vom sonntäglichen Kirchgang zu überzeugen. Das wissen unsere Pfarrer nur allzu. Nicht wenige Madeln helfen ihren Brüdern am Knabengymnasium bei deren Lateinlektionen. In unserem Verein... fragen wir doch unseren Ehrengast, Dr. Schaller aus Nürnberg, nach seinem Erfolgsrezept. Er leitet unseren ersten Verein mit mehr als 100 Mitgliedern. Ja, also wir sind 68 Männer und 37 Frauen. Toll. Sie haben Frauen zugelassen? Ja. Ein gemischter Verein. Das ist die Großstadt. Was ich gesagt habe. Ihre Frauen sprechen mein Volapük? Flüssig? Naja, Sie haben es gerade selbst zugegeben, Herr Pfarrer. Ihre Sprache ist nicht einfach. Chifal, lautet die korrekte Anrede. Wie? Mein Titel. Im Volapük-Verbund. Chifal. Ach, Chifal. Aus Chef und Ehrenamt. Also, sind Sie sicher, dass Ihre Frauen Sie nicht vom Volapük-Studium ablenken? Ehrlich gesagt, Meister Chifal, unsere Frauen sind der Grund, warum die Männer überhaupt pünktlich zu jedem Treffen erscheinen. Studierende Frauen im Verein mit Männern. Das ist die Sittenlosigkeit der Sozialisten. Mein lieber Schleier, ein bisschen christliche Milde im Interesse unserer gemeinsamen Sache. Eine Sprache folgt festen Regeln. Sollte unsere Moral schwächer sein als unser Volapük? Wir haben noch nicht geklärt, wie wir uns zu Dr. Esperanto verhalten wollen. Ja, überhaupt nicht. Es handelt sich nur um den Privatdruck eines jüdischen Augenarztes, dessen echter Name Ludwig Samenhoff lautet. Wissen Sie das genau? Mitteilung aus Warschau. Ach. Ich hatte eine Anfrage an unsere beiden polnischen Vereine geschickt. Und ich habe bei der Kongregation im Vatikan nachfragen lassen. Die Broschüre des Dr. Esperanto gibt es nicht nur auf Polnisch, sondern inzwischen auch auf Russisch, Französisch, Deutsch, Englisch, Hebräisch und Jiddisch. Auf Deutsch? Hat die Kongregation sie wenigstens auf den Index gesetzt? Sie hat darin keine atheistische Propaganda gefunden. Wenn ich... Mein Gott, Gerstmann, sind Sie immer noch hier? Hören wir die Stimme des Volkes, bitte. Also ich als Landmann... Herr, warum? Ich erlebe jeden Tag auf dem Feld, wie übel das Leben auf der Erde eingerichtet ist. Sie reden von der Schöpfung. Ja, ich meine, es gibt so viel Unkraut und Mücken, Raupen, Steine und unfruchtbaren Boden. Auch der Mensch ist nicht gut geraten, jedenfalls nicht für die Feldarbeit. Der Mensch ist schwach und ermüdet schnell. Ohne Pflug und ohne meine beiden Ochsen könnte ich gar nichts ausrichten. Gaston, wovon reden Sie? Meine Gertrud muss auch mit ran. Nur so ist die Arbeit zu schaffen. Ja, die Tochter ist in Stellung, unsere Junge in Amerika. Nun auch noch ihre Sprache, Herr Pfarrer. Nur wenn meine Gertrude mit mir abends am Ofen ihre Buchstaben üben darf, kann ich es schaffen. Mücken. Sehr richtig. Dieser Esperanto ist nichts als ein lästiges Insekt. Ja, Sie sind natürlich voreingenommen. Ich? Warum sonst versuchen Sie mir zu erzählen, es genügte Ihrem Pfarrer Esperanto zu ignorieren, um zu gewinnen? Hören Sie sich dieses Esperanto doch mal an. Saluton. Guten Tag. Herr, willst du mich prüfen? Ne, dann Kinder. Sie sind willkommen. Nur warum durch einen jüdischen Quacksalber vom Rande Asiens? Kiel fi fartas? Wie geht es Ihnen? Verdiene ich nicht einen würdigen Gegner? Mi fartas bone. Mir geht es gut. Ein Sprachforscher. Einen Professor aus München. Meinetwegen sogar einen britischen oder französischen Konsul. Ja, sowas liest der Vikar. Ciu vi comenzanto de Esperanto? Sind Sie Anfänger in Esperanto? Ne sorgu. Mi helpos vin comunici kun io. Keine Sorge, ich helfe Ihnen, sich mit jedermann zu verständigen. Mein Gott, was für ein primitives Gestammel. Mi fartas bone. Mir geht es gut. Tja. Das will sich mit meinem Volapük messen. Penäler-Niveau. Ohne tiefere Kultur. Wo finde ich hier das antike Erbe eines Aristoteles? Oder Cicero? Wo ist der Reichtum der Sprachen aus aller Welt? Das ist doch nichts als ein flaches, simplifiziertes, romanisch-slawisches Idiom, eine Art Küchenlatein mit polnischen und deutschen Einsprengseln. Jeder Sextaner kann das besser. Wo sind die Kronen der Grammatik, die uns erlauben, subtile Nuancen und Gedanken und Empfindungen auszudrücken? Wo, Herr Esperanto? Alle Substantive enden auf O. Alle Adjektive auf A. Knabo heißt Knabe, Knabino Mädchen. Meine Güte, jeder Realschüler hätte sowas zusammenschüstern können. Die Trägheit ist die siebte Todsünde. Das Zeug hier schmeichelt der Faulheit der Erwachsenen. Non mi fartas bone. Ihr Pfarrer Schleier hatte seine Verbindungen, seine weltweiten Vereine, die Unterstützung von Fürsten und Prälaten. Von wegen. Er erfand, er arbeitete und die anderen ernteten seine Früchte. Mhm. Damit war er 1000-mal besser dran als Dr. Esperanto in Warschau. Der hatte nur, was sein Pseudonym ausdrückte, Hoffnung. Der Herr sendet uns Prüfungen, damit unser Eifer nicht erlahmt. Will er mich mahnen, ich soll die Last nicht länger alleine tragen? Gut. Folgen wir dem Beispiel des göttlichen Platon. Gründen wir eine Akademie. Wollen sehen, was das bringt. Ich beauftrage Lehrer Vierau, eine erleichterte Einstiegsversion des Volapük zu erarbeiten. Für die gewöhnlichen Alltagsgespräche. Vater unser, Kelbinol in Syls, Paisalude Mützen im Ola, Kümmermöd Monarginola, Jelmöds Philodik es in Syl Isotal, Boriopsik Vedelike Givolos Hobis Adelo, Epardoles Hobis Debis Opsik, Es Ropsai Pardops Debeles Hobas, Enno Obis Nindunculus Intendadi, Sot Aidelivolos Hobis Deba. Entschuldigung, mein lieber Schleier, die deutschen Bischöfe schicken eine Delegation nach Warschau, unseren bedrängten polnischen Glaubensbrüdern Mut zuzusprechen, die unter der zaristischen Fremdherrschaft von den orthodoxen Ketzern hart geprüft werden. Ich vertrete unser Erzbistum. Wenn Sie einverstanden sind, werde ich Dr. Esperanto aufsuchen und ihm ins Gewissen reden. Ich hörte, diese Ostjuden seien besonders verstockt. Beten Sie, mein Freund. Ich besitze die überlegenen geistigen Waffen und die Inspiration unseres Herrn. Doch kann so einer überhaupt Argumente der Vernunft verstehen? Darüber hinaus verfügt unsere Kirche noch über ihre weltlichen Reserven. Vertrauen Sie mir. Katholischer Priester. Gute Frau, ist Ihr Mann zu sprechen? Gehen Sie weg, bitte. Er empfängt doch Patienten. Wenn unsere Nachbarn Sie gesehen haben. Ich komme aus Deutschland. Man wird uns meiden wie Aussätzige. Jeder wird glauben, wir müssen konvertieren. Wenn ich kurz Ihren Mann sprechen dürfte. Kommen Sie. Ludwig besucht seine Kranken. Da Sie schlecht sehen können, muss er zu Ihnen. Wann erwarten Sie ihn zurück? Ich weiß es nicht. Frau Samenhof, Sie sind die Tochter des Fabrikanten Silvernick. Ja. Sie haben das Lyzeum besucht und sogar einige Semester studiert. Ja. Ihr Mann hat die Moskauer Universität absolviert, hier in Warschau promoviert und sich in Wien zum Facharzt ausbilden lassen. Ja, aber jetzt gehen Sie. Sie sind gebildete Leute. Sie haben sich beim Geheimdienst nach uns erkundigt. An der Universität. Man kennt sie. Bei der Ochana. Das wird ein Pogrom geben. Warschau gehört zu Europa. Zuerst kommen die Priester, dann der Mob. Wir in Deutschland haben das Mittelalter ein für alle Mal überwunden. Wir würden in Warschau niemals ein Pogrom zulassen. Die Evangelien fordern uns auf, für sie zu beten. Ich komme wegen der Schrift Ihres Mannes über eine internationale Sprache. Diese schreckliche Broschüre. Gehen Sie zu seinem Drucker, er hat auch eine deutsche Ausgabe. Von ihm weiß ich Ihre Adresse. Ich will Sie nicht in Schwierigkeiten bringen. Eher im Gegenteil, ich kann Ihnen eine finanzielle Unterstützung anbieten. Oh Gott! Meine Kirche ist nicht arm. Oh, sie fördert Gott. Jede Art von Kultur, oh, Gott, die das friedliche Zusammenleben erleichtert. Gott, ein Goy, der uns Juden freiwillig Geld anbietet. Clara? Ludwig, Gott sei Dank, hier ist ein Priester aus Deutschland. Er will dir Geld geben. Guten Abend. Unser Haus ist Ihr Haus. Was? Danke. Mein Besuch gilt dem Doktor Esperanto. Ah, Treplatschis. Sie interessieren sich für den Homarenismo. Kommen Sie. Willkommen. Bitte was? Der kategorische Imperativ als Weltreligion. Zamenhof berief sich auf das Alte Testament als Basis von Christentum und Islam. Hm. Und? In allen großen Religionen steckt derselbe rationale Kern. Der Glaube an einen gütigen Vater, an die gleichen humanen Moralgesetze, deren Befolgung er im Jenseits belohnt und deren Verletzung er straft. Sie wollen auch noch Gott missionieren? Sie, ein kleiner polnischer Jek? Der Angriff auf die Weltsprache genügt Ihnen nicht. Sie wollen mich über Gott belehren. Ich habe 7 Jahre Theologie studiert. Sie erkennen doch das Alte Testament an, die 10 Gebote. Ja. Du sollst keinen anderen Gott haben neben mir. Ludwig, schick ihn fort. Sie haben recht. Ich bin nur ein Staubkorn in Jahwes unermesslichem Universum. Mhm. Wenn Sie mehr sind, verneige ich mich in Ehrfurcht von Ihnen. Aber nein. Warum verschwenden Sie bei mir Ihre kostbare Zeit? Ihre Broschüre hat den Weg zu uns in den Breisgau gefunden. Ich habe auf alle Autorenrechte verzichtet. Sie wissen, dass es bereits eine Weltsprache gibt, von einem unserer Pfarrer erschaffen. Ich freue mich, wenn auch Katholiken vernünftig denken. Warum schließen Sie sich mit Ihren Gefolgsleuten nicht der Volapük-Bewegung an? Offenbar haben Sie meine Broschüre nicht genau gelesen. Eine Weltsprache wäre eine Gotteslästerung, eine Auflehnung gegen die zu Babylon verhängte Strafe. Gehen Sie durch die Straßen und hören Sie den Menschen zu. Ich mache das täglich. Mein Beruf zwingt mich dazu. Die meisten beherrschen selbst ihre Muttersprache nur mangelhaft. Sie reden in Dialekten. Eine zweite Sprache lernen nur wenige Gebildete. Ja. Wenn ich nicht Polnisch, Russisch, Weißrussisch, Kaschubisch, Ruthenisch, Jiddisch, Deutsch und Litauisch verstünde, konnte ich meinen Beruf nicht einmal hier in Warschau ausüben. Ja, aber was soll dann Ihre Lingua Internatia, Dr. Esperanto? Eine vereinfachte Hilfssprache für die Verständigung in den Fremden. Internationale Vokabel und so wenig Grammatik wie möglich. Wenn die gebildete Minderheit sich ihrer bedient, sobald sie mit Ausländern zusammentrifft, strahlt ihr Vorbild vielleicht auch auf die übrigen aus. In dieser Hinsicht bin ich ein Hoffender, ein Esperanto. Ja. Sie lehnen also meine finanzielle Unterstützung ab? Ach, wie konnte ich? Ein kleiner polnischer Jid, eine Spende der reichen deutschen Kirche zurückweisen, für das Auslandsporto zum Versand meiner Broschüre? Clara wird Ihnen eine Quittung schreiben. Eine Schande, wenn Sie mich fragen. Wie bitte? Ihre reiche Kirche hat die arme Konkurrenz einfach aufgekauft. Ist das nicht auch heute noch die übliche europäische Praxis? Worauf wollen Sie hinaus? Die Amerikaner zahlen uns gar nichts. Das habe ich auch nicht behauptet. Wir haben uns aus rein pragmatischen Gründen auf Englisch geeinigt. Touristen, Wissenschaftler, Geschäftsleute, Musiker, alle verständigen sich so. Ohne dass wir mit auch nur einem Euro aus unseren Töpfen nachhelfen müssen. Vicar Pfeifers Spende war keine Bestechung. Im Gegenteil. Da bin ich aber gespannt. Schleier hatte das sofort begriffen. Sie geben ihm Geld? Diesem... Ich dachte, der Zar ist fix, wenn es um das Einsperren von rebellischem Gesindel geht. 800 Rubel? An diesen Esperanto? Das ist Verrat. Hüten Sie sich, Schleier. Ich bin der Chief Hall. Sie sind ein kleiner Dorfpfarrer. Sie wollen die Politik Ihrer Mutterkirche kritisieren? Volapük ist mein Weg, Gottes Willen durchzusetzen. Meine Schöpfung leistet mehr als 1000 Ihrer Missionsstationen. Arbeiten Sie mit an meiner Akademie. Ich bin nicht Ihr Diakon. Ich bin Ihr Vikar. Ich schreibe Kirchengeschichte. Sie dürfen daran mitschreiben. Bald werden alle Völker katholisch Welt sprechen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sie zweifeln? Unsere Kirche wächst seit fast 2000 Jahren, weil sie mit allen Möglichkeiten rechnet. Ich bitte um Verzeihung. Störe ich? Schaller! Dr. Schaller, was gibt es Neues in Nürnberg? Meister Chifal, ich habe einen Auftrag. Erzählen Sie unserem Generalvikar von Ihren neuesten Erfolgen. Es ist mir äußerst unangenehm. Wie viele Mitglieder zählen Sie heute in Nürnberg? Wie viel mehr als beim letzten Mal? 279. Na bitte! Es ist so, unser Verein, also wir haben abgestimmt. Aber es war nicht meine Idee. Ihre 800 Rubel können Sie in den Rauch schreiben. Das wird sich zeigen. Die Mehrheit hat entschieden. Also genauer gesagt 211 bei 7 Enthaltungen. Ja, Sie müssen weitere Lehrer ausbilden. Ich komme also, um mich zu verabschieden. Ja, wir stehen erst am Anfang. Mein Verein, also wir werden zu Esperanto wechseln. Ach. Was? Ich habe alles versucht, aber die Mehrheit hat anders entschieden. Sie? In meinem Alter noch eine neue Sprache lernen, das fällt mir auch nicht leicht. Sie? Ach, das will ich nicht. Schleier! Ein Herzanfall. Helfen Sie mir, ihn hochzulegen. Ja. Ich benachrichtige den Vorstand. Schleier? Volapük, Hörübung 2. Lug, das Auge. Lugön, sehen. Lil, das Ohr. Lilön, hören. Pük, die Sprache. Pükön, sprechen. Nepük, das Schweigen. Pükel, der Sprecher. Jipükel, die Sprecherin. Zum Herrn Pfarrer, bitte. Psst, leise. Schläft er? Jetzt noch? Gerstmann. Haben Sie keine Pietät. Herr Amtsvorsteher, Herr Lehrer, ich... Guten Abend, die Herren. Fürst Löwenstein. Als ich das hörte, habe ich sofort anspannen lassen. Wie geht es ihm? Unverändert. Dr. Schaller ist bei ihm. Ausgerechnet. Und Generalvikar von Pfeiffer. Die beiden Männer, die schuld sind an seinem Zustand. Der Herr Pfarrer ist krank. Seien Sie doch endlich Gerstmann, still. Gerstmann, Sie stören. Ich brauche nur eine Minute. Sie können nicht zuhören. Er hat immer die Anschrift auf meine Briefkuverts geschrieben, auf Latein. Schweig er endlich, Bauer. Hat sie denn niemand benachrichtigt? Pfarrer Schleier ringt mit dem Tode. Schleier war gerade zur Stelle, als er zusammenbrach. Oh, das ist schlimm. Was will der Vikar? Die letzte Ölung. Nein! Mein Brief. Psst. Der Herr Pfarrer hatte mir aufgemalt, wie man die Adresse schreibt, aber sie gilt nicht mehr. Mein Wilhelm ist umgezogen. Rasch, geben Sie her, ich schreibe sie Ihnen. Danke, Herr Lehrer. Wir müssen tapfer sein. Ach. Hochwürden. Euer Exzellenz, das hätte ihn gefreut. Ist er... Ohne Bewusstsein. Ach. Alles Übrige liegt in der Hand des Herrn. Sie lassen ihn mit dem Nürnberger allein? Ein ausgezeichneter Arzt und treuer Anhänger von Volapük. Die anderen hatten ihn überstimmt. Was soll dieser demokratische Quatsch? Wozu haben wir eine Monarchie? Ich hoffte, die Preußen machen endlich Schluss mit dem badischen Schlendrian. Wir wollen beten. Meine Herren, es ist ein Wunder. Red er Klartext. Er ist aufgewacht und verlangt zu essen. Oh. Gepriesen sei der Herr. Etwas Leichtes, eine Hühnerbrühe wäre ideal. Ich kümmere mich darum. Oh. Na, da sind Sie ja alle. Um Gottes Willen, Schleier, zurück ins Bett. Gledis. Der Herr muss Sie sehr lieben. Fürst... Sie hier? Sie werden mir helfen. Sie stehen unter meinem Schutz. Ab morgen wird hier alles anders. Sie sind ein Kämpfer. Solche Männer brauchen wir. Nicht wahr? Der Herr hat geruht, mich erneut zu erleuchten. Pfarrer Weltsprech, das sind Sie. Ich bin nicht mal katholisch. Ich lehne ab, ich entmutige Sie, aber Sie sind trotzdem hier. Weil Volapük sich durchsetzen wird. Es geht gar nicht anders. Es ist die einzige Sprache, die niemanden diskriminiert. Aha. Sie ist nach den Gesetzen der Vernunft gebaut. Sie vermeidet jede Weitschweifigkeit. Kurze, einsilbige Wörter. Wissen Sie, wie viel Papier Sie sparen werden, wenn Sie alle Dokumente der EU nur noch auf Volapük verfassen werden? Ja, ja, ja, eine schöne Idee. Die Umwelt retten wollen wir alle. Als die Computer aufkamen, haben wir auch mal vom papierfreien Büro geträumt. Wenn Sie Volapük in allen europäischen Schulen als erste Fremdsprache lehren, wenn Sie, die Kommissare und Abgeordneten hier in Brüssel, sich auf Volapük verständigen... Statt in der Kolonialsprache Englisch, dann kriegen auch die Bürger wieder Respekt vor ihren Parlamentariern, weil sie was drauf haben, was der Normalbürger noch nicht kann. Mhm. 2 Jahre und die ersten Popbands texten auf Volapük. Noch 2 Jahre und die Mehrzahl der Zeitungen und Bücher erscheint auf Volapük. Damit retten wir ganze Wälder. Wenn Sie und ich vorangehen, werden wir Millionen Verbündete finden. Ich werde Schleiers Fehler nicht wiederholen. Wer hat die Weltsprache erfunden? Lieber Schleier, darum geht es nicht. Wer? Helwig? Sie. Firon? Sie sind Ihr erster Schöpfer. Ich bin der Datuval. Das bedeutet in Volapük? Nun? Ich bitte Sie. Der große Erfinder. Schlagen Sie es nach. Wörterbuch und Grammatik stammen allein von mir. Ja. Gott hat mich erleuchtet. Von Ihnen erwartet er nur, dass Sie auswendig lernen, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe 80 Sprachen studiert. Da wird es bei Ihnen ja wohl für eine reichen. Ich habe nebenbei eine Gemeinde zu verwalten. Menadibal, Pükibal, Datuvalbal. Eine Menschheit, eine Sprache, ein großer Erfinder. Die Volapük-Akademie arbeitet an einer Liste möglicher Vereinfachungen. Ihr wollt aus meinem Gottesgeschenk eine Händlersprache machen. Ja, warum wohl hat der Herr die Wechsler aus dem Tempel vertrieben? Ihre Reform ist abgeblasen. Das können Sie nicht machen. Dass der Herr mich wie Christus wieder auferstehen ließ, ist ein Zeichen. Ich hatte meinen Moment des Zweifels, wie unser Herr am Kreuz. Schleier, Sie versündigen sich. Was Gott mir gesandt, soll der Mensch nicht verwässern. Ihr seid die Senatans, die Senatoren der Internationalen Volapük-Akademie. Eure Aufgabe ist es, unsere Löpidités, die Lehrer, anzuleiten. Die Kirche weiß, der Mensch ist schwach. Umso wichtiger ist straffe Führung. Vor allem das Anhängen der Artikel und Präpositionen. Ja. Ungarn und Türken mögen das gewöhnt sein, aber wir Mitteleuropäer, wenigstens das müssen wir ändern. Ja. Postpositionen, Agglutination, das ist göttliche Logik. Inhalt vor Form. Wir denken erst das Wort, dann die Grammatik. Ihr Volapük ist schwieriger als Latein. Hochwürden, wenn wir auch nur in einem Detail nachgeben, will der Nächste das zweite Detail verschlimmbessern. Ich kenne niemanden, der ihr Volapük in seiner heutigen Form fließend spricht. Primo föd edabinon. Ich erkenne den Anfang des Johannesevangeliums in jeder Sprache. Nehmen Sie unsere Hymne. Summus höts deni blodela, dic odi valic hitops, tenels juli baladela, vola püge consio bobs. Wollen Sie behaupten, unser junger Jesuitennovize Franz Zorell beherrsche die Sprache nicht, in der er dichtet? Mit Ihren Lehrbüchern direkt neben mir kann ich es auch fehlerfrei schreiben. Unsere 1000 Lehrer, die Autoren unserer 7 Zeitschriften, sie alle schreiben vola püge. Warum reden Sie dann Deutsch mit uns? Sie sind noch nicht so weit. Weshalb geben Sie es nicht zu, lieber Schleier? Ihr seid alle entlassen! Wie bitte? Ich werde die Akademie neu berufen. Das können Sie nicht machen. Unsere Gemeinde finanziert Sie. Schleier? Ich vertrete hier den Erzbischof. Volapük ist ebenso wie die Kirche. Gottesgeschenk an uns. Wer ist dafür, dass die Akademie Pfarrer Schleier entlässt und wie geplant eine Vereinfachung des Volapük erarbeitet? Wie bitte? Wenn es nicht anders geht. Tja, tut mir leid, Herr Pfarrer. Es ist immer noch mein Volapük. Mir folgen 1 Million Weltsprachler. Ab heute nicht mehr. Das war das Ende. Wie banal. Aber nein, die Volapükisten teilten sich. Die Akademie wurstelte noch 2 Jahre ohne ihren Gründer weiter, ehe sie sich auflöste. Schleier wiederum leitete seine Getreuen im Alleingang. Beiden liefen nach und nach die Anhänger davon. Die Zeitschriften stellten ihr Erscheinen ein. Ja, und wann war endgültig Schluss? Eine geniale Idee stirbt nie. Aha. Seit 1931 gibt es das vereinfachte Volapük. Genau richtig für eine europäische Amtssprache. Sie ist im Aufwind. Sagen Sie, was sind Sie von Beruf? Ich war die letzten 3 Jahre bis Juni im Akademikeraustausch in Budapest. Und seitdem? Ihre Karriere stockt, richtig? Sie wollen Geld von der EU. Ich habe mir schließlich Arbeit gemacht. Hier, Exposé, wissenschaftliche Expertise. Wie vorgeschrieben, in 3 Sprachen. Oh. Was Sie allein an Lesezeit und Papier einsparen, wenn Sie sich auf eine Sprache einigen. Volapük-Lehrpläne für die Schulen. Empfehlungen für das vereinfachte Lernen mit didaktischen Varianten und phonetischen Lektionen für alle Amtssprachen Europas. Berechnung der Umstellungskosten von Englisch auf Volapük. Ja, es sind weniger als 0,08% ihrer jährlichen Agrarsubventionen. Ja, aber warum dann nicht Esperanto? Da sprechen schon 1 Million Menschen weltweit. Weil dieser Zamenhof sein Esperanto einseitig aus Polnisch und ein bisschen Spanisch konstruiert hat, mit allen Hürden einer slawischen Sprache. Für germanische und romanische Völker eine Zumutung. Nur Volapük ist neutral, vollwertig wie eine Muttersprache und ein echter Neuanfang. Ja, ja, Ihr Pfarrer und der Doktor Esperanto hätten sich treffen sollen. Dann wäre der Streit damals schon beigelegt worden. Glauben Sie, folgen Sie mir ins Jahr 1908. Ich verlange Papier, Feder und Tinte! Die Santa Marie ist kein Hotel, Opa. Dafür ist die Übernachtung umsonst. Haben Sie keine Ehrfurcht vor meinem Rock? Och, Würde. Vielleicht bist du Pfarrer. Vielleicht nicht. Der Herr Kommissar wird es überprüfen. Vielleicht wird er sich entschuldigen. Vielleicht zieht er dir ein paar über. Ich tue nur meinen Dienst. Wer seine Hand gegen einen Diener des Herrn erhebt... Setzen Sie sich, Hochwürden. Monsignore, mein Sohn, Monsignore. Ja, wir haben alle protestiert, Monsignore. Ja, ich weiß doch noch nicht einmal, wessen Mann mich hier beschuldigt. Ja, Sie suchen einen russischen Bolschewiken, einen gewissen Bronstein. Ja, sehe ich aus wie ein Terrorist? Er ist ein Jude, so wie ich. Da werden auf Verdacht erst einmal alle Fremden arretiert. Bei uns in Warschau passiert das alle Tage. Aber ich sehe doch nicht aus wie ein Terrorist. Es heißt, der Priester Rock sei Ihre liebste Tarnung. Sie wissen aber verdächtig gut Bescheid. Ja, ich bin Arzt. Mir vertrauen sich die Leute an. Sogar Gendarmen. Dass Sie mich verdächtigen? Nun ja. Ich bin nur ein kleiner Schustergeselle aus Lemberg auf der Walz. Gestatten, Libitkin, Viktor Ivanovich. Aber Sie beide... Sie scheinen mir etwas alt für einen feurigen Revolutionär. Offenbar weiß die Polizei nicht, wie viele Jahre dieser Bronstein zählt. Nur, dass er sich in seinen Schriften Trotzki nennt und sehr gerissen ist. Aha. Bei mir ist das Ärgerliche, dass ich heute Abend in Dresden erwartet werde. Ich soll einem Kongress vorsitzen. Oh, Medizin? Nein, Weltkongress für Esperanto. Man hat mir den Ehrenvorsitz angetragen. Jüdischer Arzt? Augenarzt? Sie haben einen Blick für Menschen. Nicht zu fassen. Sie sind Ludwig Samenhof? Im Gefängnis sind wir alle gleich. In Lemberg haben wir einen Arbeiterverein, der ihr Esperanto studiert. Arbeiter? Es gibt wirklich Arbeiter, die ihr Esperanto lernen? Ich habe La Lingua Internacia so einfach wie möglich gestaltet. Unterschätzen Sie uns Arbeiter nicht. Wir sind es gewöhnt, Mühen auf uns zu nehmen. Wir dürsten nach Bildung. Und ich hatte mich auf die Kirche verlassen. Der Blick von der Kanzel herab kann trügen. Auf die Elite des Geistes. Jetzt bin ich verlassen. Angeblich spricht der Zar das gleiche Russisch wie seine Bauern. Trotzdem führt er Kriege gegen sie. Sei sie lieber leise. Haben Sie mal etwas von Volapük gehört? Volapük? Auf Esperanto bedeutet Volapukajo so viel wie Unverständliches. Nein, eine Weltsprache. Ich hoffe immer noch, meine Zeit kommt. Eines Tages. Monsignore... Sie wissen nicht, wer ich bin. Sind wir uns schon mal begegnet? Ich bin Johann Martin Schleier. Ach, wissen Sie, bis wir in Warschau hören, wer in Deutschland Rang und Namen hat... Ich bin Johann Martin Schleier. Wenn man Sie kennt, haben Sie dem Kommissar Ihren Namen gesagt? Aufstehen! Nein. Dr. Samenhof, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Ich wusste nicht, dass der Oberbürgermeister Sie persönlich zu empfangen wünscht. Ja, ich habe schon drei Mal gesagt. Eine Kutsche nach Dresden wartet vor dem Eingang. Auf mich? Ja, Sie werden rechtzeitig zu Ihrem Kongress kommen. Dafür verbürge ich mich. Sergeant, lassen Sie diesen Halunken da gehen. Er ist nicht dieser Bronstein. Zu Befehl! Na los, beweg dich, Herr Polizeikommissar anders überlegt. Meine Herren? Maul halten! Viel Glück! Wie auch, Landsmann. Ich hab gesagt, Maul halten! Was ist denn mit mir? Ich habe in Berlin nachgefragt. Dort kennt man keinen Pfarrer Schleier. Sie aber bleiben hier. Das ist nicht möglich. Ich werde in Dresden nachfragen für Sie, Monsignore. Danke. Pius X. hat geroten, mich zum päpstlichen Hausprälaten zu ernennen. Ihr Handeln, Herr Kommissar, wird Konsequenzen haben. Was, du willst mir drohen, du katholischer Greis, einem preußischen Beamten? Haben Sie Geduld, Monsignore. So schnell schießen die Preußen nicht. Jetzt mal nicht frech werden, Jud. Sergeant? Zu Befehl, Herr Kommissar. Verschärfte Wachsamkeit. Jawohl, Herr Kommissar. Moment mal. Dr. Samenhof? Ja? Sie nannten diesen Proleten eben Landsmann. Ja. Wieso Landsmann? Naja, ein polnischer Jude, wie ich. Verdammt, falsche Papiere. Sergeant? Herr Kommissar? Festhalten. Oh, hoffentlich ist er noch da. Nicht zu fassen, die Tür ist auf. Steigen Sie einfach mit in meine Kutsche. Oh, lieber nicht, das wäre eine Straftat. Sie sind schon im Gefängnis. Der Herr sei mit Ihnen. Monsignore! Hier ist er nicht? Ja. Dieser Bronstein oder Trotzki oder wie auch immer der in Wahrheit heißt. Esperanto ist wie die Arbeiterbewegung auf dem absteigenden Ast. Volapük dagegen ist noch unverbraucht. Geben Sie ihm eine Chance. Ich überlege gerade... Schleier, woher kenne ich diesen Namen? Hans-Martin Schleier, der Arbeitgeberpräsident. Ach, richtig. 1977 von der RAF erschossen. Das war sein Großneffe. Ach, Eigentlich müsste man Kleinneffe sagen. Da sehen Sie, wie fehlerhaft natürliche Sprachen sind. Pfarrer Volapük war sein Großonkel. Aha. Also, sprechen Sie mir nach. Le Faube Volapüki. Was soll ich? Probieren Sie es. Es ist ganz einfach, es tut nicht weh. Le Faube Volapüki. Le Faube Volapüki. Na sehen Sie, ich liebe Volapük, haben Sie gerade gesagt. Ich habe gerade 3 Monate Englisch vom Members of Parliament hinter mir. Dann wird Volapük Sie begeistern. Keine Ausnahmen, keine unregelmäßigen Verben. Alles logisch aufgebaut. Glauben Sie mir, viele Wörter kennen Sie schon. Was heißt Gret? Herr Neuhaus, ich habe wirklich andere Sorgen. Größe. Sie sehen, mit Ihrem Englisch haben Sie die perfekte Ausgangsbasis. Noch ein Versuch. Small. Klein. Fast. Kleinheit. Sehr gut. Das Adjektiv klein mit Endung IK. Also? Herr Neuhaus. Smalik. Groß. Gretik. Gut. Ja, von wegen gut. Gut heißt Güte. Das Adjektiv gut. Ja, gutig wahrscheinlich. Sie haben es begriffen. Und ich liebe die Güte. Le Faub gut. Le Faub guti. Akkusativ mit I am Ende. Sehen Sie, es ist alles ganz einfach und logisch. Und das Böse alles drin. Sie sind ein Bad Boy. Ganz genau. Pfarrer Weltsprech und Dr. Hoffnung von Frank Naumann. Es spielten Dr. Henriette Oberhagen, Hedi Kriegeskotte, Klaus-Dieter Neuhaus, Holger Stockhaus, Pfarrer Schleier, Wilfried Hochholdinger, Generalvikar von Pfeiffer Martin Seifert, Erzbischof Peter Fricke, Fürst Löwenstein Felix von Manteuffel, Dr. Samenhof Bogdan Swiderski, Bauer Gerstmann Wolfgang Winkler. In weiteren Rollen Conny Wolter, Danne Suckel, Benito Bause, Hilmar Eichhorn, Christian Körner, Martin Reik, Per-Uwe Tesker und Brian Völkner. Schnitt Christian Grund, Ton Holger König, Regieassistenz Thekla Harre, Regie Steffen Moratz. Wahl 1. Thiel 2. Kiel 3. Fuhl 4. Luhl 5. Mel 6. Wehl 7. Jöhl 8. Sühl 9. D 10. Degbal 11. Degtel 12. Thiel Degtel 22. Thum 100. Mehl 1000. Thum Thiel Deg Kiel 123. Thiel Mehl Kiel Thum Fuhl Deg Luhl 2345. Produktion Zentral Deutig Radio Telmil Balzewel, Mitteldeutscher Rundfunk 2017.